1. Im siebten Monatkampf Ismael, der Sohn Nathanjas und ein Angehöriger des Königshauses, in Begleitung von Zen Mannen nach Mispa, mit dem Stadthalter Gedalja gemeinsam zu speisen. 2. Waren des Essens erhoben sich Ismael und sein Begleiter plötzlich und ermordeten Gedalja, den der König von Babylon offiziell als Verwalter des Lands eingesetzt hat. 3. Darüber hinaus toten sie alle Jude, die sich bei Gedalja in Mispa aufhielten, sowie die dort stationierten chaldäischen Soldaten. 4. Am zweiten Tag nach dem Attentat, als die Nachricht von Gedaljas Tod noch nicht verbreitet worden war und niemand davon wusste, ne hörten sich weitere Personen der Stadt. 5. Es handelte sich axig Manner aus sich hem, Silo und Samaya, die als Sachen der Trauer Eierbart geschoren und Eierkleider zerrissen hatten, Speisopfer zum Tempel des Herrn zu bringen. 6. Ismael ging ihnen weinend von Mispa aus entgegen und lud sie unter dem Vorwand ein, den Stadthalter Gedalja zu beschützen, waren der sie in die Stadt führte. 7. Sobald sie jedoch das Stadtzentrum erreicht hatten, ließ Ismael sie niedermetzeln und ihr Leichen in ein tief Zistern werfen. 8. Zen Manner aus dieser Grupp konnten erleben retten, in dem sie Ismael versprachen, ihr verborgen in Voraten Weisen, Gerst, Oland Honig zu überlassen. 9. Die Zistern, die Ismael mit den Leichen der Omordeten Fulte, war ursprünglich von König Asa Zerverti Diegungigen König Bisa von Israel Angelit Worden. 10. Danach nahm Ismael die verbliebenen Bewohner von Mispa gefangen, darunter auch die Königsdoktor, und versucht, sie in das Gebiet der Ammoniter zu verschleppen. 11. Als Johannen und die anderen Heerführer jedoch von den Graaltaten erfuhren, die Ismael in Mispa begangen hat, sammelten sie ihre Truppen zur Verfolgung. 12. Sie holten Ismael großen Wasserbecken bei Gibeon ein und stellten in dort zur Reed, gegen ihn und seine Männer zu kämpfen. 13. Die Gefangenen, die Ismael gewaltsam aus Mispa mitgeführt hat, reagierten mit großer Erleichterung und Freude, als sie Johannen und sein Begleiter erblickten. 14. Die gesamte Mensch wante sich sofort von Ismael ab, machte Kurt und schloss sich Johannen an, unter seinen Schutz zu treten. 15. Ismael selbst gelang es jedoch, mit Act seiner Männer vor Johannen zu fliehen und sich schließlich zu den Ammoniten zu retten. 16. Johannen übernahm daraufhin die Führung über die befreiten Männer, Frauen, Kinder und Hofbeamten, die Ismael nach dem Morden Gedalja entführt hat. 17. Die Grupp brach auf und machte zu nachts in Jerit Kimlem in der Nahe von Bethlehem Holt, sie Biebsichtigten, weiter nach Ägypten zu ziehen. 18. Ziel war es, der Vergeltung der Chaldäer zu entkommen, sie Furchtigten, für den Morden dem Babylonischen Stadthalter Gedalja zur Rechenschaft Jesogen zu werden.